Wer ist da? Verzeihung. Hallo. Hören Sie, ich muss mit jemandem sprechen, weiß aber nicht recht mit wem. Ich arbeite nämlich hier, ich meine nicht hier oben. Ich löte Kabel zusammen. Nur muss ich jetzt mit jemandem sprechen. Jemand, der was zu sagen hat. Einfach irgendjemand. Wow, toll. Einen Augenblick lang habe ich gedacht, ihr seid alle Roboter. Auf den Fliesen bleiben. Was? Bitte bleiben Sie auf den Fliesen. Warum das? Nur Angestellte dürfen auf dem Teppich gehen. Hören Sie mal, ich bin ein Angestellter. Sind Sie ein Angestellter von diesem Büro? Ich arbeite in der Montage unten. Dann bleiben Sie bitte auf den Fliesen. Geht in Ordnung. Haben Sie irgendwas zu tun hier oben? Richtig, genau. Ich habe zu tun hier oben, könnte man sagen. Sehen Sie, mein Name ist Dennis Post. Und ich arbeite in der Montage. Und da ist eine Situation entstanden, die ein Problem für mich darstellt. Kein großes Problem, aber ein persönliches, wenn Sie verstehen. Ich meine, natürlich ist das überhaupt kein Grund, dass die Firma wegen meinen persönlichen Problemen ins Rotieren kommt, stimmt's? Nur frage ich mich, ob ich nicht vielleicht über ein kleines persönliches Problem, das ich mit der Firma habe, mit jemandem sprechen könnte. Mit wem wünschen Sie zu sprechen? Nicht, dass ich mich beschweren will. Mit wem wünschen Sie zu sprechen? Mit wem möchten Sie sprechen? Richtig, gute Idee. Ich soll einfach frisch von der Leber wegreden und sagen, was ich will, ja? Ich habe mir gedacht, ich könnte vielleicht mit dem Boss... Sie möchten mit Mr. Krupp sprechen. Richtig. Schlechte Idee, ich weiß. Ganz schlecht. Sehen Sie, ich verstehe gut, dass er genug am Hals hat, ohne dass er sich einen Burschen anhört, der rumquengelt, dass er nicht nach St. Louis will. St. Louis? Ja, sehen Sie, die Sache ist... Sie möchten mit Mr. Krupp über St. Louis sprechen? Richtig. Sehen Sie, die Sache ist... Mr. Post! Man kommt nicht einfach daher und will mit irgendjemand über irgendetwas sprechen, das einem gerade so in den Sinn kommt. Es gibt einen Dienstweg. Nicht mal ich sehe Mr. Krupp. Und ich arbeite für ihn. Er trifft mit seinem Privatfahrstuhl ein. Ja, ich weiß. Wirklich. Sie dürfen mich nicht für grob halten. Verstehen Sie wirklich, was ich sage? Klar, Sie sagen, bevor ich mit dem Boss sprechen kann, muss ich an euch allen dreien vorbei. Das ist nicht genau... Sehen Sie, die Sache ist die. Hören Sie, könnte ich vielleicht einen Stuhl haben? Einen Stuhl? Ja, ich kann mich vorbeugen und diesen Stuhl hier nehmen. Ich klaue ihn nicht. Ich stelle ihn einfach hier auf die Fliesen, damit wir miteinander plaudern können. Mr. Post. Da überhaupt kein Problem. Fangen wir doch einfach nochmal von Null an, okay? Hi, mein Name ist Dennis Post und Ihr Name ist Linda, wenn Sie das Namensschild nicht irgendwo stibitzt haben. Sehen Sie, Linda, das Problem ist folgendes. Ich glaube, dass man mich nach St. Louis versetzen will, aber mein Zuhause ist hier, verstehen Sie mich? Und wenn ich zulasse, dass man mich quer durchs Land befördert, dann fühle ich mich wie ein Rädchen im Getriebe. Dass ich nicht für Automatisierung wäre, aber Betriebe bestehen noch immer aus Menschen, richtig? Und Menschen können keine Maschinen sein, oder? Nein, das können Sie nicht. Gut, ich freue mich, dass wir da einer Meinung sind. Sehen Sie, ich möchte mich autonomer fühlen, glaube ich. Autonom, ist das richtige Wort? Mr. Post, lassen wir doch die Formalitäten beiseite. Oh, tut mir leid. Darf ich Sie Dennis nennen? Oh, das wäre ein Spaß. Dennis, wie kommen Sie darauf, dass Sie jemand nach St. Louis schicken möchte? Naja, St. Louis ist unser einziges anderes Büro im Land, stimmt's? Ja, schon. Also irgendjemand wird nach St. Louis verfrachtet. Und ich denke mir, das ist bestimmt der Jüngste, ohne Ehefrau. Also, das bin ich. Jung, ohne Ehefrau. Nur, dass ich gar nicht weg will. Es verfolgt mich im Schlaf. Habe ich etwas falsch gemacht? Haben Sie negative Meldungen über mich vorliegen? Hören Sie, Dennis... Alle Versetzungen gehen über mich. Ich muss sie in diesen Computer hier eingeben. Und ich habe nichts über einen Dennis Post, der versetzt werden soll. Glauben Sie mir, was ich nicht in den Computer eingegeben habe, soweit es diese Firma betrifft, existiert nicht. Und damit basta. Ist damit Ihr Problem beseitigt? Sie sagen, soweit Sie wissen, habe ich nichts zu befürchten. Ich sage, dass Sie nicht nach St. Louis versetzt. Na schön, das ist schön. Nur, wo setzt man den Neuen hin? Was für ein Neuen? Nächsten Montag fängt der Neue an in der Montage. Ach, stimmt ja, Alex Blecken, ich weiß Bescheid. Das ist im Computer. Richtig. Und wir haben nur 16 Büromodule. 16 Büromodule für 16 Monteure. Montag werden wir 17 Monteure haben, aber nur 16 Büromodule. Büro, was? Büromodule. Haben Sie noch nie eins gesehen? Oh, fantastisch sind die. Wirklich. Die kriegt man im Karton ungefähr 80 mal 50. Aber wirklich flach. Und mit Schraubenzieher und mit einer Zange kann man die Schätzchen in 10 Minuten zusammensetzen. Zack, Instant-Büro. Nur, dass es jetzt 16 Module und 17 Monteure sind. Da sag ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendjemand muss nach St. Louis, um diesen neuen Platz zu machen. Sehen Sie das nicht auch so? Wissen Sie, das sollten Sie wirklich mit Ihrem Vorgesetzten besprechen. Richtig, richtig finde ich auch. 100%. Nur, das wollte ich ja auch. Nur weiß ich nicht, wo er ist. Was? Eigentlich weiß keiner von uns, wo er ist, obwohl wir wissen, wie er heißt. Doug Cockrum. Aber niemand in der Montage hat ihn je gesehen. Was? Nicht, dass wir uns beschweren wollen. Ich will den Mann nicht in Schwierigkeiten bringen. Niemand in der Montage hat Mr. Cockrum je gesehen? Soweit jemand zurückdenken kann, nein. Ah. Und woher kriegen Sie Ihre Anweisung? Konstruktionsbüro. Die schicken uns die Schaltpläne und wir löten die Kabel zusammen. Und wer überprüft, dass alles richtig zusammengesetzt ist? Ingenieurbüro. Die teilen uns sofort mit, wenn wir Mist gebaut haben. Sagen wir mal, einen gelben Draht an einen grünen. Mensch, das gibt ein Chaos. Und wer überprüft, dass alles funktioniert? Niemand. Warum auch? Ist ja nicht so, dass wir da unten so viel anderes machen könnten. Mr. Post. Mensch, das war viel netter, als Sie mich Dennis genannt haben. Wollen Sie mir zu verstehen geben, dass niemand die Montagehalle überwacht? Ach, Mist, genau das wollte ich vermeiden. Jetzt sind Sie sauer auf Cockrum, stimmt's? Ich weiß gar nicht, warum wir die Tatsache groß aufbauschen sollten. Seit 3 Jahren. Mr. Post, Dennis, wissen Sie überhaupt, was Sie da andeuten? Ich deute nur an, dass ich ein glücklicherer Mensch wäre, wenn ein anderer nach St. Louis versetzt werden würde. Sie deuten an, dass wir für 34.000 Dollar im Jahr einen mittleren Manager beschäftigen, der seit 3 Jahren nicht zur Arbeit erschienen ist. Oh, die Stelle bringt 34.000 Dollar im Jahr? Hören Sie mal, meinen Sie, ich könnte mich dafür bewerben? Vielleicht will Cockrum nach St. Louis gehen. Dennis, kein Mensch geht nach St. Louis. Ach, der muss doch im Computer sein. Cockrum? Komma, Douglas. Cockrum, Komma, Douglas. Da ist er ja. Na bitte, dann ist ja alles okay. Gehalt 1.307 Dollar und 69 Cent. 14-tägig. Ja, aber wie kriegt er seinen Scheck, wenn der nie zur Arbeit kommt? Überweisung an die Madison National Bank. Natürlich. Überweisung. Ich würde ersticken in St. Louis, wirklich. Ich würde krepieren. Hören Sie wohl auf damit. Ja, aber was wird man dagegen unternehmen, dass es 17 Monteure und nur 16 Büromodule gibt? Ich weiß! Ach, tut mir leid, ich wollte Sie nicht anbrüllen. Hören Sie, Dennis, mir fallen eine Menge von Möglichkeiten ein, wie man mit diesem Problem fertig wird. Was soll das heißen? Haben Sie was gehört? Ich sage nur, jemand nach St. Louis zu schicken, ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man mit einer überfüllten Montagehalle fertig wird. Naja, dann wäre ja alles geritzt. Danke, ich gehe jetzt zurück an die Arbeit. Nein, Sie bleiben hier. Jemanden nach St. Louis zu schicken, ist nicht die einzige Möglichkeit, mit einer überfüllten Montagehalle fertig zu werden. Stimmt, es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel... Da ist er ja. Arbeitsantritt vor 3 Jahren, Master of Science an der Universität von Michigan, Bachelor of Science an der Universität von Ohio. Verheiratet, 2 Kinder. Mein Gott, die werden mich rausschmeißen. Würden Sie wohl 2 Minuten den Mund halten, damit ich rauskriegen kann, was los ist? Stimmt doch, oder? Die werden mich rausschmeißen. Und Sie sagen es mir nicht, um mir nicht weh zu tun. Aber genau jetzt lesen Sie es auf Ihrem Bildschirm. Post, Komma, Dennis, Doppelpunkt, gekündigt. Oh, bitte, Dennis, halten Sie mal die Klappe für eine Sekunde, ja? Ja, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist zu dumm. Ich rufe ihn einfach an. Hallo? Kimberly Miles? Kim? Linda? Linda, warum spielen Sie mit Ihrem Telefon? Ich rufe Sie zurück. Hören Sie, Dennis, Sie haben auf eine Art von Virus in unserem System hingewiesen. Das ist beunruhigend. Ich möchte jetzt, dass Sie Miss Miles genau das Gleiche sagen, was Sie mir eben gesagt haben. Damit wir Ihnen bestätigen können, dass Sie nicht nach St. Louis versetzt werden. Was Sie nicht werden. Nur wäre es schön, wenn uns das jemand, der wirklich existiert, bestätigen könnte. Werden Sie also mit Miss Miles sprechen? Klar, was Sie wollen. Nur schmeißen Sie mich nicht raus. Kein Mensch schmeißt hier jemanden raus. Warten Sie einfach hier. Einfach hier warten. Mhm. Kim, könnten Sie kurz mit dem Mann da sprechen? Ich habe Mittagspause. Ich weiß, nur... Linda, Sie sehen blass aus. Ich bin... Kennen Sie Douglas Cockrum? Natürlich. Er leitet die Montagehalle. Nein, ich meine, haben Sie ihn je zu Gesicht bekommen? Ich gehe nie in die Montagehalle. Ich weiß nicht, was vor sich geht, aber irgendwas stimmt nicht. Ist das Douglas Cockrum? Nein. Sein Name ist Dennis Post. Ich habe Mittagspause. Bitte. Mr. Post? Ja, hier. Also bitte, was ist das Problem? Sagen Sie es ihr. Nichts, kein Problem. Sagen Sie ihr, was Sie mir gesagt haben. Hi, mein Name ist Dennis Post. Und Ihr Name ist... Kimberly, hübscher Name. Hören Sie, Kimberly, die Sache ist, dass ich dachte, dass man mich nach St. Louis schicken will, aber ich glaube, da habe ich falsch gelegen, weil Linda hier sagt, es ist einfach nicht im Computer. Nur, dass es mir jetzt so vorkommt, dass man mich rausschmeißen will. Und im Moment kann ich mir wirklich nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Warum rede ich mit diesem Mann? Sagen Sie ihr, was Sie mir über Douglas Cockrum erzählt haben. Netter Mann, ein Teufelskerl, wir mögen ihn alle. Sagen Sie es ihr. Ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass man die Sache so aufbauscht. Ich werde nach St. Louis gehen. Wirklich, ich will nach St. Louis gehen. Er hat mir erzählt, dass niemand in der Montage Douglas Cockrum je zu Gesicht bekommen hat. Was sagen Sie da? Wollen Sie behaupten, dass Mr. Cockrum tagelang unentschuldigt... Jahre! Er hat gesagt, seit 3 Jahren hätte ihn niemand gesehen. Das gibt's bestimmt eine gute Erklärung. Es ist lächerlich. Wissen Sie, da hat sie recht. Es ist lächerlich. Wahrscheinlich habe ich mir das Ganze nur ausgedacht. Sein Gehalt wird überwiesen. Wenn man seinen Apparat wählt, klingelt es bei ihm. Wie wär's, wenn Sie einfach vergessen, dass ich hier war? Von wem erhalten Sie Ihre Anweisungen, Mr. Post? Konstruktionsbüro. Wer überprüft Ihre Arbeit? Ingenieurbüro. Ich habe ihn gefragt. Nein, Sie macht das ganz prima. Mr. Post? Ja? Wenn Sie keinen Vorgesetzten haben, wer sollte Sie Ihrer Meinung nach eigentlich rausschmeißen? Wer hat Sie eigentlich eingestellt? Personal. Oh, Ihre Antworten gehen mir auf den Geist. Personal führt keine Gespräche. Personal ist eine Abteilung. Wer also hat das Gespräch mit Ihnen geführt? Irgendein Mädel. Erinnern Sie sich an den Namen des Mädels? Ich weiß nur noch, dass sie mich gezwiebelt hat. Wie kommen Sie darauf, dass Sie geeignetes Material für Jericho sind? Glauben Sie, dass Sie sich ins Jericho-System einfügen können? Welche spezielle Eignung haben Sie, um der Richtige fürs Jericho-Team zu sein? Wie sah sie aus? Das ist lange her, wissen Sie. Aber sie war ein hübsches Ding, hatte irgendwie kurze Haare, trug eine Brille, paar Sommersprossen. Eigentlich sah sie aus wie Sie. Wie ich? Sie sah genau aus wie Sie. Kim! Kim, haben Sie nicht mal in der Personalabteilung... Mein Gott, das waren Sie, oder? Wissen Sie, eigentlich war das Gespräch gar nicht so übel. Sie haben nur Ihren Job getan. Ich war wirklich nicht sauer oder so. Und ich bin stolz zum Jericho. Wer hat Cockrum eigentlich eingestellt? Wer Cockrum eingestellt hat, muss ihn gesehen haben. Das sollte gespeichert sein. Entschuldigung, darf ich mal? Da haben wir ihn. Erster Kontakt, Lebenslauf vorgelegt, Lebenslauf genehmigt von KTM. Ich. Sie haben ihn eingestellt? Naja, bestimmt erst, nachdem ich seine Zeugnisse und Referenzen geprüft habe. Jemand anderes muss ihn interviewt haben. Natürlich, natürlich. Einstellungsgespräche durchgeführt von MK. Mark Kropp. Warum sollte Mr. Kropp einen kleinen Angestellten interviewen? Keine Ahnung, aber bestimmt weiß er, was er tut. So, ich freue mich, dass ich Ihnen bei der Aufklärung behilflich sein konnte. Bleiben Sie. Ja, nein, herunter vom Teppich sitzt, bleib, Überschlag totstellen. Verzeihung. Okay, Kim. Was hätten Sie unternommen, um seine Unterlagen zu überprüfen? Ich hätte die Universität von Michigan angerufen, ob eine Datei über Douglas Cockrum existiert. Unter dieser Nummer? Mhm. Gut. Könnten Sie mich intern mit... Was haben Sie gesagt? Ist dies die Nummer 318795? Ann Arbor, Michigan. Danke. Kimberly, das ist die Telefonnummer vom Sunset Hotel. In Ann Arbor. Vom was? Von dem im Ostteil der Stadt. Sie sagt, es gibt zwei in Ann Arbor. Aber diese Nummer habe ich angerufen. Ich habe mit dem Archiv gesprochen. Hä? Soll ich Ihnen sagen, was passiert ist? Wahrscheinlich haben Sie diese Nummer hier gewählt. Man hat sich mit Sunset Hotel gemeldet, was Sie gar nicht gehört haben. Weil man Telefonistin nicht zuhörte. Ja, und dann haben Sie den Apparat 247 verlangt. Man hat Sie mit Zimmer 247 verbunden, das von irgendjemand belegt war. Vielleicht sogar von Mr. Cockrum selbst. Cockrum nimmt den Hörer ab, sagt Archiv und Sie bitten um Informationen über Douglas Cockrum. Und er sagt Ihnen, dass Douglas Cockrum ein Superkerl ist und dass wir ihn einstellen sollen. Und so bewilligen Sie ihn. Und wir stellen ihn ein. Sowas könnte passieren, sowas könnte klappen. Und geschadet hat es nicht. Ja, irgendwie ist es auch komisch. Ich finde es gar nicht komisch. Ich habe ja nur gemeint, irgendwie... Ich finde es abstoßend, krank. Ich finde es ekelhaft. Pervers. Pervers? Mr. Post, ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass Sie der Firma gegenüber die Verantwortung haben, zu melden, dass Ihr Vorgesetzter seine Pflichten vernachlässigt hat? Woher soll ich wissen, was er für Pflichten hat? Nun, Sie hätten annehmen können, dass eine seiner Pflichten ist, zur Arbeit zu erscheinen. Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht im Management. Wenn ich jedes Mal, wenn ihr eine Entscheidung trefft, die ich blöd finde, Meldung machen soll, dann hätte ich keine Zeit mehr, Kabel zu verbinden. Ich meine, was verlangen Sie eigentlich von mir? Hätte ich eine offizielle Beschwerde zu den Akten geben sollen? Eine Angestelltenmeldung. Wir haben Formulare. Danke, Linda. Ab hier schaffe ich das allein. Oh, Wir lassen Sie wissen, falls wir mehr Hilfe brauchen. Ja. Kim. Linda? Ja? Gehen Sie runter in die Montage und versuchen Sie, Mr. Cockrum zu finden. Oh, da ist er nicht. Trotzdem, überprüfen Sie das. Ja, Miss Miles. Mr. Post, setzen Sie sich bitte. Ja, danke. Mr. Post, warum sind Sie hier heraufgekommen? Ich hatte Angst, meinen Job zu verlieren. Und Sie möchten Ihren Job behalten? Ja, ja. Mhm, verstehe. Und möchten Sie auch Meldung über Ihren Vorgesetzten machen? Meldung machen? Sie meinen, ob ich mich beschweren will? Bei Jericho beschwert man sich nicht, es gibt Meldungen. So ist das also. Wenn ich meinen Job behalten will, muss ich Cockrum reinreiten. Setzen Sie sich bitte hierher. Was? Setzen. Wow. Also gut. Ihr Name? Was? Ich habe nach Ihrem Namen gefragt. Sie kennen meinen Namen. Mr. Post. Ein wirksames Verfahren duldet keine Abkürzungen, also... Dennis Post. Der Name des Angestellten, über den Sie Meldung machen wollen? Douglas Cochran. Der Anlass Ihrer Beschwerde? Meldung. Sehr schön. Der Anlass Ihrer Meldung? Ich will melden, dass Cockrum seit 3 Jahren nicht zur Arbeit war, okay? Zufrieden? Wahrscheinlich habe ich dem Mann jetzt sein Leben versaut. Seine Frau wird abhauen und dann wird er sich umbringen. Seine Kinder werden ohne Vatervorbild aufwachsen und arbeitsunfähige Suchtkranke werden. Freut Sie das? Ist das alles? Alles? Wir haben den Burschen gerade umgebracht. Was wollen Sie noch? Mr. Post, gefällt Ihnen Ihre Arbeit bei uns? Was? Es ist meine Aufgabe, die Meldung, die Sie gerade gemacht haben, zu beurteilen. Teil meiner Beurteilung wird sein, die Glaubwürdigkeit desjenigen abzuwägen, der die Meldung gemacht hat. Manchmal machen die Leute Meldungen aus eigennützigen Motiven. Manchmal steckt ein persönliches Problem dahinter. Manchmal aber auch sind Angestellte einfach von Natur aus destruktiv. Vorsätzlich schleusen sie Viren ins System ein. Ich frage mich, wie das bei Ihnen ist, Mr. Post. Haben Sie Teamgeist? Oder sind Sie einer von denen, die Viren ins System schleusen? Und deshalb frage ich, gefällt Ihnen Ihre Arbeit bei Jericho? Ich starre Pläne an, die mir zeigen, wo Kabel sein sollen. Dann tue ich die Kabel dahin, wo sie sein sollen. Also, wie war die Frage, ob ich meinen Job mag? Was ist daran nicht zu mögen? Andererseits, was ist daran zu mögen? Einen anderen Job würde ich nicht wollen. Außer vielleicht einen. Oh, und der wäre? Cockrums Job würde mir liegen, glaube ich. Haben Sie was übrig für Betrug? Wie können Sie sowas sagen? 3 Jahre lang hat niemand überhaupt gemerkt, dass er nicht hier war. Ich finde, was er Jericho angetan hat, läuft auf Automatisierung hinaus. Ich werde Ihre Meldung weiterleiten. Werde ich meinen Job behalten? Ich werde Ihre Meldung weiterleiten. Werde ich meinen Job behalten? Ich wüsste keinen Grund, warum Sie Ihren Job nicht behalten sollten. Aber eins muss ich Ihnen sagen. Der allgemeine Mangel an moralischen Prinzipien in der Montageabteilung entsetzt mich. Was? Ein Büro, das einen 400.000 Dollar Schmiergelderfonds unterhält, hat die Stirn, mir was von moralischen Prinzipien zu erzählen? Was? Nichts. Sie haben Schmiergelderfonds gesagt. Das ist bestimmt nur wieder eine von meinen Wahnvorstellungen. Ich bestehe darauf, zu erfahren, wieso Sie andeuten, dass wir einen 400.000 Dollar Schmiergelderfonds unterhalten. Hören Sie, ich habe es niemand weitererzählt. Ist mir doch egal, was ihr Leutchen mit eurer Kohle macht. Sagen Sie mir, was Sie zu wissen glauben. Eines Tages, vor ein paar Monaten, ist mir zufällig die Datei 31353 begegnet. Aber ich habe niemand davon erzählt. Ehrlich. Was ist die Datei 31353? Nehmen Sie mich auf den Arm? Also gut. Gehen Sie zurück ins Hauptmenü. Jetzt geben Sie 4 ein, um in die Verwaltung zu kommen. Von hier aus haben wir nur 2 Möglichkeiten. 1 für Planung oder 2 für Finanzen. Ja. Was passiert, wenn Sie 3 drücken? 3 gibt es nicht. Ich weiß. Versuchen Sie es trotzdem. Was sagt der Computer, wenn Sie 3 drücken? 3 existiert nicht. Aber jetzt drücken Sie 31353. Na bitte. Eine Datei. Und ob. Wie haben Sie die entdeckt? Nur zufällig. Ich habe so rumgespielt und dabei habe ich sie entdeckt. Zufällig? Zufällig. Wissen Sie, wie groß die Chance ist, zufällig einen 5-Nummern-Code zu entdecken? 1 zu 100.000, wenn man es nur einmal versucht. Andererseits, wenn man es 100.000 Mal versucht, stehen die Chancen besser. Mr. Post, woher wissen Sie, dass dies ein Schmiergelderfonds ist? Wahrscheinlich habe ich mir das nur ausgedacht. Wahrscheinlich ist es einfach eine beliebige Zahlenfolge mit kleinen Dollarzeichen davor. Wenn jemand einen Schmiergelderfonds unterhalten will, warum sollte er ihn im Computer speichern? Moment. So. Das ist sinnlos. Wenn es sich um eine Geheimsache handelt, warum nicht auf Papier, das man wegschießen kann? Noch ein Punkt für Sie. Mensch, da haben Sie mir aber meine Theorie durchlöchert. Wahrscheinlich ist das von der Weihnachtsfeier übrig geblieben, als Sie Manager zusammen Monopoly gespielt haben. Absolut ohne Bedeutung. Kann ich jetzt zurück an die Arbeit? Nein. Werden Sie mich rausschmeißen? Was? Man wird mich rausschmeißen. Jetzt erst recht, oder? Wieso jetzt erst recht? Weil ich zu viel weiß. Man wird mich rausschmeißen müssen, damit ich den Mund halte. Niemand wird Sie rausschmeißen, damit Sie den Mund halten. Das ist Blödsinn. Wenn es wirklich einen Schmiergelderfonds gibt, was ich nicht glaube, dann wäre Ihr Rausschmiss ja geradezu ein Schuldbekenntnis. Es wäre geradezu eine Einladung für Sie, zur Sun-Times zu gehen. Ich werde mit Mr. Radzewski sprechen. Und Sie bleiben hier, falls er Fragen hat. Mhm. Nicht von der Stelle rühren. Nein. Mensch, hätte ich bloß nie davon angefangen. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die mich nicht rausschmeißen. Denn wenn sie mich rausschmeißen, würde mich das nicht zum Schweigen bringen. Ich könnte einfach den Journalisten von Sun-Times anrufen und auspacken. Mein Gott, die werden mich umbringen. Mr. Post? Ja? Setzen Sie sich hierher. Okay. Miss Miles sagt mir, Sie hätten so etwas wie ein Virus in unserem System entdeckt. Ja, nein, nein. Hören Sie, es ist wirklich keine große Sache. Sehen Sie, was passiert ist. Mein Name ist Dennis Post. Mr. Post? Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen, die Sie beantworten werden. Mehr müssen Sie nicht tun. Bitte improvisieren Sie nicht, das macht mich nervös. Yes, Sir. Fangen Sie jetzt also bitte von vorne an und sagen Sie mir alles. Haben Sie mich verstanden? Ja, Moment mal. Was war das eben in Ihrer Schublade? Ich weiß nicht, was Sie meinen. War das ein Revolver? Oh, möglich. Mr. Post... Ein richtiger Revolver? Wahrscheinlich. Mr. Post... Sie haben einen Revolver an Ihrem Schreibtisch? Ja, Mr. Post. Er hat einen Revolver. Mr. Post, lassen Sie das. Nehmen Sie die Hände runter. Er hat einen Revolver im Schreibtisch, wussten Sie das? Hören Sie mit dem Theater auf! Bitte setzen Sie sich. Ich bin überzeugt davon, dass Miss Miles nicht überrascht ist, dass ich einen Revolver im Schreibtisch habe. Mr. Post, von jetzt ab werden Sie sich an einige Regeln halten müssen. Ja? Regel Nummer 1 besagt, dass Sie auf diesem Stuhl sitzen bleiben, bis ich Ihnen erlaube, aufzustehen. Haben Sie verstanden? Nicht so richtig. Ich meine, ich habe eben einen Revolver gesehen und einen kleinen Schock gekriegt. Regel... Ich verstehe nicht, wieso... Nummer 2 besagt, dass Sie nur sprechen werden, wenn Sie auf eine direkte Frage antworten. Und dann werden Sie diese Frage möglichst schnell und in möglichst wenigen Worten beantworten. Sie werden nicht nachfragen. Haben Sie Regel Nummer 2 verstanden? Ja. Sehr gut. Danke sehr. Ja. Also... Ihr Name? Dennis Post. Wo wohnen Sie? 33. Ecke, 58. Nord, Southport Apartment 2B. Wo arbeiten Sie? Jericho Incorporated. Was tun Sie da? Ich gehöre zum Jericho-Team. Für wie viel Ampere ist 12er Kabel zugelassen? 20. Wofür verwenden wir rotes Isolierkabel? 110 Volt Wechselstrom. Wann verwenden wir blaues? 12 Volt Gleichstrom. Wann verwenden wir grünes? Zum Erden. Wann verwenden wir braunes? Wenn alle anderen alle sind. Wer ist Douglas Cockrum? Das weiß niemand, Sir. Was ist die Datei 31353? Ich weiß nicht. Und was vermuten Sie? Die Registrierung eines Schmiergelderfonds? Warum meinen Sie, dass es einen Schmiergelderfonds gibt? Weil ich paranoid bin und mir ständig hirnrissige Verschwörungstheorien zurechtlege, die praktisch ohne Grundlage sind. Was würde Jericho wohl mit einem Schmiergelderfonds anfangen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich gar nichts. Was sollte Ihrer Meinung nach Jericho mit einem Schmiergelderfonds anfangen? Einen Senator kaufen? Senatoren kosten mehr. Vielleicht einen Stadtrat? Kosten weniger. Oder vielleicht brauchen Sie das Geld, um in irgendeinem südamerikanischen Land die Regierung zu stürzen, weil diese nicht zulässt, dass Sie Ihr Kapital abziehen, ohne einen Riesenberg Steuern zu zahlen. Wie kommen Sie auf sowas? Ich weiß nicht. Wie kommen Sie gerade auf Südamerika? Ich weiß nicht. Haben wir denn keine Büros in Südamerika? Wir haben Büros an vielen Orten. In St. Louis zum Beispiel. Es kam mir einfach nicht sehr wahrscheinlich vor, dass jemand $400.000 ausgeben würde, um die Regierung in Missouri zu stürzen. Mr. Post, Sie haben die ärgerliche Angewohnheit, anscheinend mehr zu wissen, als Sie sagen. Nein, nein, weniger. Ich schwöre, ich habe nichts gewusst. Nichts gewusst wovon? Von dem Attentatsplan in Südamerika. Von welchem Attentatsplan? Es gibt mehrere. Ich weiß von gar keinem. Warum dann die Paranoia? Ich habe keine Paranoia. Sie haben Paranoia. Wenn ich Paranoia habe, warum hören Sie mir überhaupt zu? Wissen Sie, fast hätten Sie mich dazu gebracht, die Beherrschung zu verlieren. Tut mir leid. Schon gut. Natürlich ist die Vorstellung von Attentaten in Südamerika lächerlich. Ganz meine Meinung. Sie haben sich von Fantasien wegtragen lassen und da Sie einen gewissen Charme haben, lassen sich andere von Ihnen einfangen. Danke, ich finde, Sie haben auch Charme. Und doch kann ich nicht leugnen, dass irgendetwas an dieser Sache nicht ganz richtig ist. Sieht ganz so aus. Es scheint tatsächlich eine Art Virus im System zu sein. Ein ziemlich großer Virus, wie es aussieht. Ein großes, giftiges Ungeheuer mit vielen Beinen und riesigen Kauorganen und einem Stachel auf dem Rücken, das auf allem, worüber es kriecht, eine Schleimspur hinterlässt. Ich will nur nicht nach St. Louis. Nun, ich denke, Die Zeit ist gekommen, Mr. Kropp einzuweihen. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Ich werde Mr. Kropp über unseren illustren Mr. Cockrum informieren. Prima Idee. Fragen Sie ihn, warum er Cockrum überhaupt eingestellt hat. Was haben Sie gesagt? Naja, nichts von Bedeutung, wissen Sie. Mr. Kropp hat Cockrum eingestellt? Oh, habe ich das ausgelassen? Tut mir leid. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Wollen Sie damit sagen, dass Mr. Kropp an Ihrer Verschwörung beteiligt ist? Nein, ganz bestimmt hat er eine fabelhafte Erklärung für das alles. Wollen Sie damit sagen, dass Mr. Kropp etwas zu verbergen hat? Ganz und gar nicht. Wahrscheinlich will er, dass die ganze Sache ans Licht kommt. Miss Miles, wer hat Douglas Cockrum eingestellt? Offenbar Mr. Kropp. Ich verstehe. Das bedeutet, dass an der Sache nichts faul ist. Die bloße Tatsache, dass Mr. Kropp Mr. Cockrum eingestellt hat, gibt auch nicht den geringsten Anlass zur Vermutung, dass Mr. Kropp in irgendwelche Unkorrektheiten verwickelt ist. Wunderbar. Hören Sie, wenn Sie schon mal bei ihm da drin sind, könnten Sie ihn wegen St. Louis fragen? Menschen, die selbst nicht charakterfest sind, neigen dazu, von anderen nur das Schlimmste anzunehmen. Sie projizieren ihre eigene Habgier und Faulheit und ihren Mangel an Charakterstärke auf Menschen, deren Charakter ohne Fehl und Tadel ist. Genau. Sehr gut. Mr. Post, vielen Dank, dass Sie uns auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht haben. Ich verspreche Ihnen, dass wir zu gegebener Zeit mit aller gebotenen Gründlichkeit darauf eingehen werden. Das wär's? Ja, das wär's. Vielen Dank. Sie können jetzt aufstehen. Sie wollen nicht mit Mr. Kropp sprechen? Mr. Kropp ist ein sehr beschäftigter Mann. Ich will ihn nicht damit behelligen. Kann ich davon ausgehen, dass ich nicht nach St. Louis geschickt werde? Das weiß ich nicht. Können Sie mir sagen, ob man mich rausschmeißen wird? Ich kann Ihnen nichts versprechen. Können Sie wenigstens versprechen, dass ich nicht von einem Ihrer Kommandos erschossen werde? Mr. Post, ich gedenke nicht, diese Frage einer Antwort zu würdigen. So ist es doch, oder? Bekommen Sie, Mr. Post. Sie glauben doch nicht ernsthaft... Und ob ich das ernsthaft glaube? Ich glaube, genau das haben Sie eben in den Computer eingegeben. Ich glaube, dass ich in der Eingangshalle da draußen keine 2 Sekunden überleben werde. Über sowas Absurdes diskutiere ich nicht. Ach, ich jedenfalls gehe nicht durch diese Tür. Oh doch, Sie gehen. Sie werden dieses Büro auf der Stelle verlassen. Sie gehen zurück in die Montage, wo Sie hingehören. Dann gehen Sie zuerst durch diese Tür. Oh, ich bin es leid! Sie trauen sich nicht. Wenn es Ihnen hilft. Miss Miles wird mich freuen. Mr. Radjewski, ich... Kimberly? Ja, Mr. Radjewski. Vorsicht! Oh Gott! Zurück! Alle mal zurück! Was für ein Mensch sind Sie? Nur um Recht zu behalten, würden Sie diese Frau in einen Hinterhalt schicken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nehmen Sie die Waffe runter. Oh, das könnte Ihnen so passen, was? Geben Sie mir die Waffe. Zurückbleiben! Ich schieße. Nein, das tun Sie nicht, Dennis. Doch, tue ich, ehrlich. Geben Sie mir den Revolver. Oh mein Gott! Sie glauben wohl, ich bin bescheuert. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, werden Sie mir diesen Revolver aushändigen müssen. Oh je, keiner rührt sich. Oder ich blase ihm die Rübe ab. Dennis, um Gottes Willen, nicht den Computer. Alle zurückbleiben, diesmal blafft er nicht. Mein Gott, mein Gott. Hallo, hallo. Ist da draußen jemand? Hallo? Hallo, hallo. David? Ja, Sir. Hier spricht Kropp. Ja, Sir, ich weiß. Sagen Sie mal, was ist eigentlich los da draußen? Nun ja, man bedroht uns mit einem Revolver, Sir. Verstehe. Jemand verletzt? Ich glaube nicht, Sir. Das freut mich. Und was will der Bursche mit dem Revolver? Nun, Sir, er sagt, er will nicht nach St. Louis. Verstehe. Kann ich ihm nicht verübeln. Waren Sie schon mal in St. Louis, David? Nein, Sir. Wahrscheinlich haben Sie deshalb nicht gelacht. Möglich, Sir. Wieso ist der Bursche mit dem Revolver hier oben? Das ist eine komplizierte Angelegenheit, Sir. Ich glaube, er will mit Ihnen sprechen, Sir. Mit mir? Ja, Sir. Na, dann schicken Sie ihn rein. Was? Schicken Sie ihn rein, habe ich gesagt. Ja, Sir. Mr. Kropp will Sie jetzt sprechen? Wunderbar. Bestimmt haben wir die Sache im Nu gedeichselt. Wie sehe ich aus? Gut. Kimberly? Wirklich, Sie sehen gut aus. Also, auf geht's. Ich hoffe, man schmeißt ihn raus! Ich hoffe, man kühlt ihn! Symbolisch. Um seinetwillen. Verstehen Sie? Wenn ich nur wüsste, was da drin vor sich geht. Miss Miles, versuchen Sie, die Datei 31353 aufzurufen. Ja. Existiert nicht. Sind Sie sicher, dass das die richtigen Zahlen sind? Ziemlich sicher. Versuchen Sie, Douglas Cockrams Personaldatei aufzurufen. Douglas Cockrum existiert nicht. Alles gelöscht? Vielleicht von jemandem gelöscht worden. Ja, wirklich, Kimberly, noch mehr Verschwörungstheorien? Er ist erst seit einer Minute da drin. Okay, rufen Sie Dennis Posts Personaldatei auf. Mein Gott. Hat man ihn versetzt? Man hat ihn rausgeschmissen, stimmt's? Schlimmer. Sie meinen, man hat ihn... Befördert. Befördert. Er hat Cockrums alten Job bekommen. Da ist er. Hallo? Hallo. Hallo? Hören Sie, ich hoffe, ich habe niemanden beunruhigt. Es gab nie den geringsten Grund zur Beunruhigung. Es war so ziemlich das, was Sie vermutet haben. Oh, und was war das? Also, das weiß ich auch nicht so genau. Haben Sie nicht vermutet, dass irgendwas wäre? Ich habe gesagt, wahrscheinlich ist nichts. Ja, genau. Und da haben Sie auch recht gehabt. Genau das war es. Also vergessen Sie einfach, dass ich je irgendwas erwähnt habe, okay? Und machen Sie sich bloß keine Gedanken darüber. Vergessen Sie einfach, dass ich hier oben war, okay? Ich war nie hier. Was? Was ist da drin geschehen? Wann haben Sie Mr. Cropp eigentlich das letzte Mal gesehen, David? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich ihn nie gesehen habe. Sie sind der Einzige, der wirklich in sein Büro hineingeht. Und deshalb frage ich Sie, wenn Sie da reingehen, sehen Sie ihn leibhaftig. Wann haben Sie Mr. Cropp das letzte Mal leibhaftig gesehen? Wenn ich in dieses Büro gehe... David? Ja, Sir? Muss ich noch irgendetwas anderes erledigen? Nein. Also schön. Könnten wir dann bitte wieder an die Arbeit gehen?